Erster Gott sprach zu Jeremia. Das war in der Zeit von König Joachim. Zweiter geh zu der Familie von Reschab. Bring sie in den Tempel. Gib ihnen Wein zum Trinken. Dritter, ich holte Jasania und seine Brüder. Ich holte auch seine Söhne und die ganze Familie. Vierter, ich brachte sie in den Tempel von Gott. Wir gingen in einen Raum. Er war neben dem Raum der wichtigen Männer. Fünfter, ich stellte Becher mit Wein vor sie hin. Ich sagte, trinkt bitte den Wein. Sechster, sie sagten, wir trinken keinen Wein. Unser Vater Jonadab hat uns das verboten. Wir und unsere Kinder trinken nie Wein. Siebter, er sagte auch, baut keine Häuser. Pflanzt keine Felder. Wohnt immer in Zelten. Dann werdet ihr lange in diesem Land leben. Achter, wir hören auf unseren Vater Jonadab. Wir trinken unser ganzes Leben keinen Wein. Auch unsere Frauen und Kinder trinken keinen Wein. Neunter, wir bauen keine Häuser zum Wohnen. Wir haben keine Weinberge und keine Felder. Zehnter, wir wohnen in Zelten. Wir machen alles, was unser Vater Jonadab gesagt hat. Elfter, aber der König von Babel kam in das Land. Da hatten wir Angst vor den Soldaten. Wir gingen nach Jerusalem. Jetzt wohnen wir hier. Zwölfter, dann sprach Gott zu Jeremia. Dreizehnter, Gott sagt, geh zu den Leuten in Jerusalem. Warum lernt ihr nicht von mir? Warum hört ihr nicht auf meine Worte? Vierzehnter, die Familie von Jonadab trinkt keinen Wein. Sie hören auf ihren Vater bis heute. Aber ich habe oft zu euch gesprochen. Ihr habt nicht gehört. Fünfzehnter, ich habe immer wieder meine Diener geschickt. Sie sagten, hört auf mit dem Bösen. Tut gute Dinge. Betet keine anderen Götter an. Aber ihr habt nicht zugehört. Sechzehnter, die Kinder von Jonadab tun, was ihr Vater sagte. Aber dieses Volk hört nicht auf mich. Siebzehnter, darum schickt Gott Unglück über Jerusalem. Ich habe zu ihnen gesprochen. Aber sie haben nicht geantwortet. Achtzehnter, Jeremia sprach zu der Familie von Reschab. Gott sagt, ihr habt auf euren Vater gehört. Ihr habt alles getan, was er wollte. 19. Darum sagt Gott, in dieser Familie wird es immer jemanden geben. Er wird immer vor mir stehen und mir dienen.